Kapitel 2 Hörverständnis Test 1 Guten Tag, ich heiße Georg Meyer. Ich möchte ein Personaltraining mit Ihnen machen. Ich habe am Dienstag Zeit, am Nachmittag. Ich hoffe, dass es klappt. Meine Telefonnummer ist 333 55667. Danke, tschüss. Test 2 Guten Tag. Schnellimbiss das Schweinchen? Wir möchten für heute Abend um 8 Uhr 2 Pizzas und einmal Pommes frites bestellen. Mein Name? Marius Andreke. Wilhelmstraße 3. Danke. Test 3 Hallo Papa. Ich bin in Rimini in Italien. Das Wetter ist sehr schön und ich habe viel Spaß mit Leo. Und du? Wie geht es dir? Und was machst du, Lisa?